وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtssafar habe ich schon Deutsch. Barakallahu fikum, nicht vergessen. Und wir machen weiter, inshallah. Heute ist Dienstag, mit der Erklärung von Subul al-Salam. باب الغصب هو مصدر غصبه يغصبه أي أخذه ظلما كاغتصبت كما في القاموس. أي سنتكلم بارك الله فيكم اليوم عن هذا الباب. طبعا باب الغصب وباب البيوع لو نظر الإنسان إليه لقال ما الرابط بينهما؟ قلنا البيع هو انتقال ملك من رجل إلى آخر بعقد، والغصب هو انتقال أيضا الملك، ولكن هذا الانتقال يكون عنوة وظلما، أما البيع يكون عن تراضي. لذلك قلنا هو انتقال ملك من شخص إلى آخر عن تراض بينهما. الغصب ما في عقد، الغصب ما في عقد، أما البيع فيه عقد. فلذلك جعله المؤلف في باب البيوع، جعله في هذا الباب. عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة إياه من سبع أراضين. متفق عليه. اختلف أهل العلم في معنى التطويق، ما معنى التطويق هنا؟ فقيل معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. ويؤيده حديث ابن عمر رضوان الله عليه، ابن عمر رضوان الله عليه، خسف يعني من اقتطع شبرا من الأرض ظلما خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وقيل هذا المعنى الأول، أنه يخسر به سبع أراضي وكل أرض تصبح عليه طوقا في رقبته والعياذ بالله. الثاني يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر، وتكون قد طوق في عنقه حتى ينهيها نقلها، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس. وفي رواية عند أحمد والطبراني: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وفي قولان آخران، ولكن بارك الله فيكم الحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، وأنه من الكبائر والعياذ بالله. وفيه كذلك أن الذي يملك أرضا فيملك ما عليها وما تحتها، كم يحفر فيها فهي له. وفيه كذلك مسألة، وهي: هل يضمن الغاصب ما أخذ من الأرض أم لا؟ فيه قولا، فيه خلاف، من يقول يضمن ومنهم يقول لا يضمن. والذي يضمن يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديها، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشبر بارك الله فيكم، ففي رواية وقع من اقتطع شيئا من الأرض، يعني مو فقط شبر، إنما ولو شيء بسيط، وفيه تحريم الظلم مطلقا. فذاك الغصب أمر عظيم، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir reden über Al-Ghasb. Al-Ghasb ist, das ist, die Bedeutung von Al-Ghasb ist, dass man Eigentum von den anderen zwangsmäßig oder mit Gewalt einnimmt. Das heißt, einnehmen, Vermögen von anderen mit Gewalt oder mit Zwang. Und Al-Ghasb ist eine große Sünde, wenn man das macht. Weil der Prophet Muhammad sagte, Sa'id ibn Zayd, Radwallah alayhi, erzählte, dass der Prophet sagte, wer ein Handbreite von einem Land zu Unrecht eingenommen hat, wird am letzten Tag um seinen Hals von sieben Erden da könnte man sagen, die Erde wird wie ein Ring um seinen Hals von sieben Erden. Oder das wird umgewickelt um seinen Hals von sieben Erden. Das ist bei Bukhari Muslim. Das heißt, wer zu Unrecht ein Stück Land, wenn das auch nur Handbreite ist, nimmt, dann wird er diese Strafe bekommen. Und hier, man könnte die Frage stellen, ja, wir reden doch über Handelbuch, das ist über Kauf und Verkauf, was hat damit zu tun? Das hat damit zu tun, indem, wenn wir von Kauf und Verkauf sprechen, dann sprechen wir über einen Vertrag zwischen zwei Personen und Eigentum. Eine Sache geht von, oder ein Gegenstand, egal jetzt, was man verkauft, Eigentum geht von einer Person, von der ersten Person zur zweiten und mit Einverständigung, Einverständnis beider Seiten. Aber hier, Eigentum wird geraubt von einer Person, ohne dass diese Person damit zufrieden ist oder ohne dass diese Person das will. Und deshalb hat der Autor das hier in diesem Buch erwähnt. Was bedeutet, dass um seinen Hals von sieben Erden gewickelt wird? Manche Gelehrten sagen, das bedeutet in diesem Hadith, dass Allah die Erde mit dieser Person senken oder einsenken lässt. Und dann jede Erde wird um seinen Hals gewickelt, wie eine Kette um einen Hals. Die andere Überlieferung, die andere Bedeutung, Entschuldigung, dass er graben wird, wie von sieben Erden, und er wird das Ganze tragen zum Versammlungsplatz am letzten Tag. Und dafür gibt es auch Hadith. Für beide gibt es Hadith. Denn für die erste Bedeutung, Allah, also der Prophet Muhammad sagte, von Hadith von Ibn Umar, wer auch ein Handbreite von einem Land zu Unrecht eingenommen hat, wird Allah die Erde mit ihm senken lassen bis sieben Erden. Und die andere Bedeutung, wer dies Handbreite vom Land genommen hat, zu Unrecht, dann wird ihm befohlen am letzten Tag, dass er grabt und das Ganze trägt zu Ard al-Mahshar, das bedeutet zu Versammlungsplatz am letzten Tag. In dieser Überlieferung ist natürlich der Beweis, dass Unrecht verboten ist in unserer Religion. Man darf das Vermögen von den anderen nicht einfach wegnehmen, wenn das auch eine kleine Handbreite ist. Dazu barakallahu fikum, man darf nichts einnehmen, ohne dass die andere Person einverstanden ist. Viertens, derjenige, der ein Land hat, der hat alles, was über diesem Land ist, das wird jetzt was gebaut drauf ist und so, und was darunter ist auch, das wird was tief ist in diesem Land. Und dazu gibt es noch die natürlich die Diskussion. Angenommen, eine Person hat ein Landstück von dem anderen zu Unrecht eingenommen. Muss er garantieren für das Land oder nicht? Oder zum Beispiel für die Sachen und Gegenstände, die auf diesem Land sind oder nicht? Einige Gelehrten sagen ja, die anderen sagen nein. Aber richtig ist, dass er garantieren muss, weil er Unrecht getan hat. Und bezüglich Handbreite, das ist nicht nur Handbreite. Das ist nur eine Wortwendung hier, Handbreite. Das bedeutet, egal, wenn auch ein kleines Stück von dem Recht von den anderen wer weggenommen hat. Und es gibt in einer Überlieferung bei Bukhari, da steht, wer etwas von einem Land, von einem anderen zu Unrecht eingenommen hat, wird diese Strafe bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Nicht vergessen. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة فبعثت زينب بنت جحش مع خادم لها بعثت قصعة من الطعام, قصعين صحن من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة ضربته بيدها الصحفة أو الصفحة يقولوا, ضربتها عائشة فكسرتها, فأخذ واحدة من عندها منها هي وقال طعام بطعام وإناء بإناء. فهذا الحديث فيه مسألة, وهي مسألة الضمان, الضمان على الذي يعني يخرب شيء للآخر. فمثلا الإنسان خرب شيء للآخر مثل هذا, إنه لأنه فعل ذلك, يعني ضربت القصعة وكسرتها, فهي ملك لي الأخرى وليس لها. فاختلف أهل العلم في ذلك, قالوا من استهلك, قالوا الدليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله. في الحبوب قالوا واضح, أما في القيم, القيم يعني الذي له قيمة, فاختلفوا على ثلاثة أقوال. الأول للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره, والثاني للهادوية أن القيم يضمن بقيمته, أن القيم يضمن يضمن عفوا بقيمته. ومالك والحنفية قالوا إما ما يكال أو يوزن فمثله, وما عدا ذلك من العروض والحيوانات فالقيمة. واستدل الشافعي ومعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام, واستدلوا كذلك من كسر شيئا فهو له عليه مثله عند الدارقطني. هذا حكم عام, بارك الله فيكم. و الذي يتلف شيء للآخر فعليه طمانه. فبالنسبة للحبوب وغير ذلك فواضح يعطيه المثل, أما بالنسبة للآخر هل يرجع مثله ولا هل يعطيه قيمة, فكما ذكرنا اختلف أهل العلم بذلك في هذا الأمر, والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث 832, Anas radıyallahu anh erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bei einer von seinen Frauen war. Und dann hat die andere Frau von den Mutter, den Gläubigen, Sie hat mit einem Bediensten von ihr ein Teller Essen zum Propheten geschickt. Dann hat die andere Frau den Teller geschlagen mit ihrer Hand und sie hat den Teller kaputt gemacht. Dann hat sie weggenommen und man hat einen neuen Teller geholt und man hat ihr, die Frau, die das geschlagen hat mit der Hand, man hat ihr den kaputten oder der Chaden, Entschuldigung, der Bedienste, der hat neun Teller geholt und der hat das Essen drin getan und der hat das dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gegeben. Und der gebrochene Teller hatte das bei sich behalten. Bei Al-Bukhari und Al-Tirmidhi wurde das überliefert. Und bei Al-Tirmidhi, der hat die Frau erwähnt, das war Aisha. Und er sagte auch, dass der Prophet sagte: Ta'am bi Ta'am, Essen mit Essen, wa Ina'un bi Ina' und Gefäß mit Gefäß oder Behälter mit Behälter. Der hat das Gleiche hier gemacht. In dieser Überlieferung ist natürlich die Geschichte erstmal, das ist für uns jetzt nicht so wichtig bezüglich unseres Thema. Weil wir über Al-Biu und über Garantieren und so weiter sprechen, Barakallahu fiik. Der Prophet Zainab bin Jahsh hat dem Propheten Essen geschickt und mit einem Gefäß oder mit einem Teller. Und Aisha hat es mit ihrer Hand geschlagen und es wurde kaputt. Und der Bedienste von Zainab, der hat das Essen in neuen Teller getan und er hat das dem Propheten gegeben. Und der ältere Teller hat das genommen. In diesem Punkt, der Prophet hat nicht gesagt. Und hier haben die Gelehrten gesagt, das heißt, wenn jemand dir etwas gibt oder wenn du etwas ausleihst und du hast das bei dir und du machst das kaputt, dann musst du das garantieren, du musst das sozusagen ersetzen. Bei Sachen, die man messen kann oder die man wiegen kann oder die man essen kann, das ist klar. Essen ist mit Essen zu ersetzen. Ja, aber was ist jetzt mit solchen Themen, das wird Teller oder was anderes, das wird Gegenstände? Die Gelehrten haben drei unterschiedliche Ansichten. Einige sagen, wie Al-Shafi'i und Al-Kufiyun, die sagen, man muss das zurückgeben. Wenn man nicht das Gleiche zurückgeben kann, dann muss man das ersetzen mit Wert. Und wie viel kostet das, dann bekommt man. Das ist Garantie. Zweitens, Al-Hadawiyya, die haben auch das Gleiche gesagt. Das heißt, wenn etwas, du brauchst das nicht zurückzugeben, sondern du gibst den Wert. Bei Malik und Al-Ahnaf, die haben gesagt, was man messen kann oder wiegen kann, dann gibt man das Gleiche zurück. Aber alles, was außer diesen beiden Themen ist, muss man Wert ersetzen. Es geht darum, in dieser Überlieferung, Barakallahu fikum, um das zu garantieren oder zu ersetzen, was man zu Unrecht kaputt gemacht hat oder benutzt hat. Und durch diese Benutzung hat man etwas kaputt gemacht. Da muss man das ersetzen. Wallahu ta'ala, a'la wa a'la. وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه ولكن نقل الترمذي عن البخاري أنه حسنه ولم يضعفه والمعنى في هذا الحديث أنه أن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وإنه للمالك الأصلي، ولكن عليه له ما غرم على الزرع من النفقة والبذر. يعني هو بذر وهو اشتغل فيها فله ذلك، أما الزرع فهو للمالك الأصلي. طبعا استدلوا كذلك بقوله: ليس لعراق ظالم حق. قال خلاص، هو هذا ظلم فما له أي حق في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وله نفقته. وله نفقته، يعني هو حسن شيء، عمل شيء فيه ولو أنه كان ظالم، فإذا تراجع عن ظلمه فله النفقة. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث أخت دغين دغيش رافع ابن خديج رضي الله عنه زاكته للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته: Wer pflanzt in einem Land, was ihm nicht gehört, ohne Erlaubnis von den Besitzern, dann hat er von seinen Pflanzen nichts, außer was er dafür gebraucht hat. Das wird, was er dort gegeben hat. Das ist bei Ahmed und Al-Arba'a, außer Al-Nasa'i. Und das ist bei Al-Tirmidhi. Und er hat gesagt, Hassan. Das heißt, wenn eine Person ein Stück Land eingenommen hat, zu Unrecht, und diese Person hat dort gepflanzt, und dann nach einer Weile sieht diese Person das ein, oder der Richter sagt, das ist Unrecht, was du getan hast, und der muss den Leuten ihr Land zurückgeben. Aber der hat doch gepflanzt, der hat was gemacht. Die Gelehrten haben zwei Ansichten, oder drei, Entschuldigung. Eine Ansicht, die sagen, der bekommt gar nicht davon. Auch was er geleistet hat, was er gemacht hat, der bekommt gar nicht. Die andere Ansicht von den Gelehrten ist, der bekommt das Ganze. Das wird von seinen Pflanzen. Und das dritte, die dritte Ansicht ist, dass er von den Pflanzen nicht bekommt, weil das dem Besitzer gehört, aber was er geleistet hat, seine Leistung, für seine Leistung wird er sozusagen entschädigt, obwohl er auch Unrecht getan hat. Und eigentlich das Hadith ist diesbezüglich, barakallahu fikum, das würde, da konnte man sagen, ja, das Hadith ist für diese Ansicht. Diese Ansicht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Natürlich, man konnte sagen, ja, aber diese Person hat Unrecht getan. Deshalb müssen wir hier aufpassen. Es gibt Trennung zwischen zwei Themen. Man hat Unrecht getan, indem man das Land weggenommen hat oder zu Unrecht eingenommen hat. Aber der hat was geleistet, der hat was gemacht. Und weil unsere Religion gerecht ist, dann sollte, wenn er auch Unrecht getan hat, dann sollte man ihn nicht fertig machen, indem er auch nicht bekommt. Und der Prophet sagte, lahu nafaqatuh, das bedeutet, was er dafür geleistet hat. وعن عروة ابن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وطبعا اختلف، بارك الله فيكم، في وصله، اختلف في وصله وفي تضعيف هذا الحديث، ولكن المعنى أنه طبعا كيف سيخرج النخل، يعني إذا استطاع يخرج النخل، إذا ما استطاع ماذا يفعل؟ إذا ما استطاع ماذا يفعل؟ فذلك هو الزرع لصاحبها، لصاحب الأرض أصلا، وهو له فقط النفقة، من البذر كذا إلى غير ذلك، كما في الحديث الذي قبله، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. عروة بن الزبير زعقت أي من فون دين جفيخت فون قفيت محمد صلى الله عليه وسلم إرسلت دس سواي دس سواي Leute zum Propheten Muhammad kamen und sie haben einen Streit wegen ein Stück Land. Eine Person hat in diesem Land Palmen gepflanzt und das Land gehörte dem anderen. Der Prophet Muhammad sagte zu demjenigen, die die Palmen gepflanzt hat in dem Land von dem anderen, der hat ihm gesagt, nimm deine Palmen weg und gib ihm sein Land zurück. Für Schwitzen, verarbeiten, für Schwitzen bedeutet ja verarbeiten, eines Ungerechten oder Ungerechtmachenden gibt es kein Recht. Also, oder das wird nicht belohnt, was er gemacht hat, weil er zu Unrecht das gemacht hat. Der sollte, bevor er pflanzt, der sollte er den Besitzer fragen, ob er das darf. Natürlich, Barakallahu fikum, das ist jetzt in einem Fall, wenn man das wegnehmen kann. Aber wenn man diese Palmen nicht wegnehmen kann, was kann er machen? Der kann das nicht machen. Deshalb, das geht zu der anderen Überlieferung, Allah Ta'ala alam. Das Land gehört ihrem Besitzer und auch die Pflanzen, die gehören dem Besitzer, aber der andere, der zu Unrecht das gemacht hat, der bekommt nur, das wird nur, der bekommt die Kosten für das, was er gemacht hat, was er geleistet hat, weil er Unrecht getan hat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das ist hier, das geht darum, wenn man nicht wusste, aber wenn man genau weiß, dass es nicht das Land von dem anderen, da sagen manche Gelehrten trotzdem, der bekommt gar nicht. Weil er weiß, das ist nicht dein Land. Wieso pflanzt du in einem Land, was nicht dein ist? Aber dort gab es vielleicht Probleme zwischen ihnen, dass man nicht genau weiß, ob das dem gehört oder dem anderen. Ja, die Hal Shubha. Wa'an Abi Bakrata رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. بارك الله فيكم. في خطبة يوم النحر أي بمنى لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبة الوداع المشهورة، فقال، طبعا هي ليست خطبة الوداع، عفوا خطبة يوم النحر، قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا، أي حرام على المسلم أن يأكل مال أخيه ظلما وعدوانا، وحرام عليه أن يستبيح دمه كما في ذلك المكان الحرام في الشهر الحرام، يعني هذا مكان حرام في شهر حرام، ولا يجوز أنك تأتي بشيء أو تفعل شيء تخل به في هذا المكان أو في هذا الوقت، كذلك دم المسلم محفوظ ومال المسلم محفوظ، فلا يجوز الغصب ولا يجوز الظلم في هذا. بارك الله فيكم. أبو بكر رضوان الله عليه erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Rede am Tag des Schächtens, das bedeutet am Tag, am Opferfesttag in Mina, der Prophet sagte, euer Blut und Vermögen sind verwehrt wie dieser Tag in diesem Monat in diesem Land. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Natürlich hätte der Autor mit diesem Hadith angefangen, wäre besser. Und eigentlich gesagt auch Man merkt manchmal, dass das die Hadithe nicht zueinander passen. Eigentlich dieser Kapitel sollte anders aufgebaut werden und nicht hier. Aber, rahimahullah ta'ala, keiner ist vollkommen. Keiner ist vollkommen. Auf jeden Fall, in diesem Hadith, das war nicht die Rede von Arafah, aufpassen. Nicht die Rede von Arafah ist das. Das ist die Rede von dem nächsten Tag. Das wird von Tag des Schächtens oder das ist Opfer, Opfertag. Das ist 10. der Hijja. Am 10. der Hijja hat der Prophet Muhammad auch eine Rede gehalten, nicht nur am 9. Und er hat das gesagt. Was bedeutet, euer Blut ist verwehrt und euer Vermögen ist verwehrt? Das bedeutet, du darfst nicht einen Muslim verletzen, du darfst nicht einen Muslim töten, du darfst nicht ihm sein Blut vergießen, du darfst das nicht, weil das verboten ist, verwehrt ist. Wenn du das machst, dann tust du eine große Sünde. Und auch das Vermögen eines Muslims ist geschützt, sein Leben ist geschützt und sein Vermögen ist geschützt. Nicht nur ein Muslim, allgemein, alle sind geschützt im Vermögen und in Seelen oder sage ich jetzt im Blut. Und wenn man das Vermögen von einem anderen wegnimmt oder wenn man das Blut von dem anderen vergießen will, dann darf man das nicht so einfach machen. Das geht mit Richterspruch und mit Gericht und so weiter. Dann barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verglichen, wie das in diesem Land war. Das war in Mina. Mina, und das war Yawm al-Nahr. Und der Prophet sagt, Mina, es gehört zu Haram. Das ist dort gelten andere Regeln als in anderen Gebieten. Und in diesem Monat, das war die Hijja, das ist ein verbotener Monat, da gelten bestimmte Regeln anders als in anderen Monaten. Und an diesem Tag, das war Tag von An-Nahr, normalerweise ist das der Festtag für uns, für die Leute, die nicht dort als Pilger sind. Aber für die Leute, die dort sind, dann ist das natürlich der Tag, das gehört zu Hajj, was sie machen. Und an diesem Tag ist sehr groß und sehr schlimm, dass man Sünden begeht. Und an diesem Land, das ist auch sehr schlimm. Und in diesem Monat ist sehr schlimm. Und so schlimm ist das, wenn man das Vermögen von einem anderen wegnimmt oder einnimmt zu Unrecht oder wenn man sein Blut vergießt oder ihn verlässt. So muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ich denke, wir stoppen hier. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das nächste Mal fangen wir inshallah mit neuen Kapitel, das ist Al-Shafa. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nach dem Isha-Gebet gibt es nicht kein Unterricht. Ma nukmal ba'da al-Isha. خلاص يكفي سؤال أدان أدان صار يوم شنو Ich komme auch nicht wieder. Inshallah gibt es Abu Jamal ist da, denke ich. Ach, Abu Jamal, ادخل admin. Ja, Abu Jamal, ادخل admin, لأنه ناس أخرج.